Initial Coin Offerings, ICOs. Das Thema ICOs habe ich immer wieder kurz erwähnt. Doch in diesem Kapitel will ich dir ein paar unternehmerische Tipps dazu geben. Aufgrund unserer eigenen 80 Millionen ICO werde ich international als ICO-Experte angesehen. Deshalb möchte ich auch aus eigener Erfahrung darüber berichten, was ICOs eigentlich sind, warum sie für dich als Unternehmer relevant sein können und wie du sie optimal nutzen kannst. Eine ICO oder Initial Coin Offering ist eine Möglichkeit für ein Unternehmen oder eine Organisation, ihre eigene Kryptowährung zu schaffen und diese dann öffentlich zum Kauf anzubieten. Besagte neue Kryptowährung kann eine eigene Blockchain haben, wie bei Ethereum im Jahr 2014. Sie kann aber auch tokenbasiert auf einer anderen Plattform wie Ethereum aufgebaut sein, zum Beispiel als ERC-20 Token. Letzteres ist die häufigste Variante und genau so haben wir bei Tenex unseren Pay-Token 2017 erstellt. In einer ICO tauschen die Käufer des neuen Tokens Kryptowährungen gegen die neu erstellten Tokens des Unternehmens aus. Das Unternehmen erhält Kapital, der Käufer den Token und alle Vorteile, die daran geknüpft sind. Normalerweise wird der neue Token als unabhängiges Etwas betrachtet, das an Wert zunehmen kann oder auch nicht. Es ist mehr eine Hoffnung des Tokenkäufers, dass die Firma mit dem Geld auch das tun wird, was sie versprochen hat. Viele Firmen, die eine ICO machen, sind noch in der Startup-Phase. Und so muss man verstehen, dass eine ICO unvergleichlich höhere Risiken für Investoren mit sich birgt als andere Investitionsmöglichkeiten. Für dich als Unternehmer kann eine solche ICO aber recht interessant sein. Während traditionelle Finanzierungsmethoden durch Angels oder Venture Capitalists möglich sind, hat sich die Blockchain-Welt an diese neue Form der Direktfinanzierung unter der Bezeichnung ICOs gewöhnt. Der Vorteil für das Unternehmen besteht darin, dass es meist mehr Geld direkt von den Käufern erhalten kann, ohne gleichzeitig einen Teil der Firma verkaufen zu müssen. Der Vorteil für den Käufer liegt darin, dass eine ICO finanziell attraktive Renditen erbringen kann. Damit deine ICO als Unternehmer erfolgreich ist, solltest du ein paar Dinge beachten, welche wir bereits im Startup-Kapitel besprochen haben. Erstens die Idee. Du brauchst eine gute, solide Idee, die ein reales und kein selbst erfundenes Problem löst. Bei uns bei Tenex war dies damals die Idee, Kryptowährungen als Zahlungsmittel im Alltag über eine Kreditkarte einsetzbar zu machen. Zweitens die Umsetzung. Wie gesagt, Ideen sind meist sehr wenig wert, wenn noch keine exzellente Umsetzung vorhanden ist. Ich würde dir erst dann eine ICO empfehlen, wenn du schon ein MVP oder andere Resultate zum Vorzeigen hast. Bei Tenex zum Beispiel hatten wir damals bereits die Zahlungskarten mit einigen Kunden am Start. Das half natürlich für die ICO. Drittens das Team. Du brauchst ein bestehendes Team von Entwicklern, Produktleuten, Rechtsexperten, Marketingleuten und vielen anderen Spezialisten. Deshalb empfehle ich dir, zuerst eine Angel- oder Seed-Round zu machen und erst danach eine ICO. Wir hatten bei Tenex damals bereits über 1 Million Euro von traditionellen Investoren erhalten und bei der ICO ein Team von 8 Vollzeitangestellten. Das half natürlich für die erfolgreiche ICO. Viertens die Tokenstruktur. Die rechtliche und finanzielle Tokenstruktur muss korrekt aufgesetzt sein. Wie hoch ist zum Beispiel die maximale Kaufsumme? Wie viel kostet der Token am Anfang? Wie viel Prozent der Token willst du verkaufen? In welchem Land findet die ICO statt? Was ist die Funktion des Tokens? Auf viele Fragen gibt es nicht die korrekte Antwort. Doch muss man verstehen, was dahinter steckt, beziehungsweise warum sie gestellt werden. Auch solltest du dich heutzutage fragen, ob du eine Utility-Token oder eine Security-Token ICO machen willst. Bei Tenex haben wir damals mit Pay einen Utility-Token geschaffen. Würde ich jedoch heute eine ICO durchführen, würde ich mich für die Security-Route entscheiden, auch wenn diese ein bisschen aufwendiger ist. Und fünftens, Kommunikation. Marketing und Kommunikation sind bei einer ICO der Schlüssel zum Erfolg. Es handelt sich dabei um den einzigen Faktor, der nicht standardisiert werden kann und jedes Mal individuell ist. Dies werden wir im nächsten Kapitel noch genauer besprechen, wenn wir generell vom Marketing im Blockchain-Bereich sprechen. Dann kann ich dir ein paar Insider-Tipps aus unserer eigenen Marketing-Erfahrung bei Tenex mitgeben. Ich habe unzählige Videos und Blogbeiträge zu diesem Thema geschrieben. Entsprechend empfehle ich dir unbedingt im Internet nach Julian Hosp ICO zu suchen, falls du selbst planst, eine ICO durchzuführen.